Hola y bienvenidos. Mein Name ist Verena Heckmann und ich unterrichte Spanisch an einem saarländischen Gymnasium. Durch meinen Kollegen Jürgen Wagner bin ich auf die spanischen Podcasts von Teresa Sanchez aufmerksam geworden. Diese Podcasts verbergen sich hinter dem Angebot SSL for You. Ich setze diese Hörtexte häufig in meinem Spanischunterricht ein, um das Hörverstehen zu schulen, und auf der anderen Seite benutze ich die Podcasts als Anstoß zur Diskussion innerhalb der Lerngruppe. Mein Vorgehen möchte ich im Folgenden schildern. Zunächst erstelle ich auf der Grundlage der Transkription der Podcasts, die Transkriptionen befinden sich im Blog, verschiedene Übungen zum Hörverstehen, wie zum Beispiel Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben oder auch Kurzantworten. Wenn das Hörverstehen abgeschlossen ist, schließt sich eine Phase der freien Meinungsäußerung an. Das heißt, die Schüler diskutieren in Kleingruppen oder auch im Plenum die Fragen, die sich aus der Thematik der Podcasts ergeben. Anschließend verfassen die Schüler ein Kommentario. Dies erfolgt in schriftlicher Form und ich gebe den Kommentario häufig als Hausaufgabe auf. Das heißt, in der Folgestunde nach dem Hörverstehen bringen die Schüler ihren Kommentario mit und lesen ihn in der Klasse vor. Nun habe ich eine neue Vorgehensweise entdeckt, die darin besteht, dass die Schüler ihre Kommentarios nicht mehr auf Papier schreiben, sondern direkt in dem Blog von Teresa posten. Das kann man entweder als Hausaufgabe machen oder gemeinsam in der Stunde im Computerraum. Diese Vorgehensweise bringt Abwechslung in den Unterricht und schafft eine authentische Situation. Mir ist aufgefallen, dass sich die Schüler besonders viel Mühe geben beim Verfassen der Texte, weil sie ja davon ausgehen, dass die ganze Welt im Internet mitlesen kann. Und am Ende war die Überraschung auch ziemlich groß, denn in der Tat haben andere Internetbenutzer mitgelesen. Und zwar kam eine Antwort von Teresa Sanchez und es haben auch andere Hörer der Podcasts geantwortet. Ich werde diese Kommentarfunktion sicherlich auch noch in Zukunft in meinem Unterricht nutzen und hoffe, dass ich einige Mitstreiter finden werde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.